Gut, ich schreibe mal eben schnell. Bitte schön. Okay. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Shema Karakashli. Ich bin auf Und diese sagen Sie noch mal Ihren Namen, bitte. Tekashi? Karakashli. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es. K-A. Ja. Jetzt habe ich es. Ja, so ungefähr habe ich es. Okay. Okay. Und ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und würde gerne mit Ihnen dieses Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar, ja. Okay. Kurz zum Ablauf möchte ich zuerst Ihre persönlichen Daten abfragen, dann Ihre aktuelle Beschwerden, am Ende ein paar Informationen über Ihren Familien. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Bruno Schlüter. Bruno, könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Ja, der Vorname ist BRU. N-O. Und Und der Nachname? Familienname ist Schlüter, SCHLÜTER. Okay, also männlicher Name. Ja, genau, ich bin ein Okay. Mann. Okay, Herr Schlüter, wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Jetzt muss ich tatsächlich gerade rechnen, ich habe das versäumt. Ich bin 46 Jahre alt, das heißt, ich bin 76 geboren. Also bin ich, ja, ich bin am 6.7.76 geboren. Siebzehn. Okay. Hoffe, ich habe jetzt keinen Rechenfehler gemacht, ja. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,80 Meter und wiege, so genau nehme ich das nicht, 86, 87, 88 Kilo. So genau zeigt meine Waage, glaube ich, gar nicht an. Ich wiege mich auch nicht oft. Okay. Okay. Was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Ja, also ich habe so merkwürdige Bauchschmerzen. Und ja, das ist eigentlich schon lange, aber das wird jetzt irgendwie immer mehr. Und ich war bei meinem Hausarzt, der hat mir nur gesagt, ich soll weniger Alkohol trinken. Und dann bin ich da nicht wieder hingegangen. Und aber jetzt irgendwie geht es mir insgesamt nicht so gut. Also ich bin gar nicht mehr so leistungsfähig. Ich arbeite im Straßenbau und ja, da muss man ja schon ein bisschen anpacken. Na, und ja, das fällt mir jetzt irgendwie doch schwer. Und ja, und diese Schmerzen irgendwie so im Bauch, das ist ja auch nicht so schön. Okay, aber ich habe nicht verstanden. Was machen Sie von beruflich? Ich bin Straßenbauer. Ich bin Straßenbauer. also im Bau Okay. tätig, ne, im Baugewerbe. Okay. Wo liegen diese Schmerzen am stärksten vor? Also Unterbauch oder Nee, Oberbauch? eher weiter oben und so ziemlich in der Mitte, würde ich sagen. Okay. Also, wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 0, von 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerz und 10 sehr starker Schmerz ist? Doch, so in der Mitte, würde ich sagen. Also 5, 6, Fünf. okay. Sind diese Schmerzen eher dumpfartige oder krampfartige, ziehende, brennende? Ach, wie kann man das denn beschreiben? Also es drückt so, es drückt eigentlich, ja. Okay. Eher, glaube ich, so dumpf drückend, ja. Also sind diese haben diese Schmerzen plötzlich angefangen oder langsam? Ich würde sagen, das hat langsam angefangen, sonst wäre ich, glaube ich, auch schneller gekommen. Ich bin jetzt nur gekommen, weil es eigentlich immer schlechter wird und weil ich mich so schlecht fühle. Aber die Schmerzen habe ich ja schon eine Weile. Und am Anfang waren die nicht so schlimm. Ne? Und die sind jetzt also eigentlich von Woche zu Woche ein bisschen schlechter geworden. Wobei, wenn ich morgens aufwache, habe ich das Gefühl, ach, das tut richtig doll weh. Und ja, dann im Lauf des Tages, ja, dann arbeite ich halt und so, dann vergesse ich das so ein bisschen, dann wird es auch wieder ein bisschen besser. Aber wie gesagt, die Arbeit fällt mir schwer jetzt. Erdem. Okay. Sen şimdi dediğim gibi görüşelim. Okay, strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Strahlen. Was meinen Sie, dass das irgendwo anders hin auch wehtut? Nee, das ist nur hier oben so im Bauch. Okay. Gibt es etwas, das diese Schmerzen lindert oder verschlechtert? Haben Sie bemerkt? Ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Hatten Sie ähnliche Beschwerden früher? Nein, sowas kenne ich gar nicht, nein. Okay. Also haben Sie dagegen eine Schmerzmittel eingenommen? Nö. Okay. Ja, haben Sie momentan diese Schmerzen? Ja, die sind ja immer so ein bisschen da und ja, heute sind sie auch da, ja. Okay. Also, können Sie diese Schmerzen ertragen oder soll ich Ihnen eine Schmerzmittel Ne, ich renne geben? da ja schon 3 Monate mit rum, also da kommt es jetzt auch auf eine Stunde nicht an. Okay. Haben Sie Übelkeit erbrochen? Ja, einmal habe ich mich auch übergeben, ja, und zurzeit fühle ich mich auch wirklich schlecht. Also da ist mir schon mal richtig übel. Und ja, also einmal habe ich mich auch übergeben, aber vielleicht habe ich da auch irgendwie ein bisschen viel getrunken, ich weiß es nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich versuche, also wenn ich die Treppe hochgehe, ne, dass ich dann wirklich so ein bisschen Probleme mit der Luft habe, ja. Okay. Oh je, und dann habe ich noch Probleme. Das kenne ich von früher gar nicht. Also so, dass ich ordentlich Blähungen habe. Also, ne? Immer so Luft im Darm. Das ist manchmal ganz peinlich. Sind diese Schmerzen, nahrungsabhängig oder lageabhängig? Nee, ich glaube nicht. Also ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Haben Sie Sodbrennen oder müssen Sie öfter aufstoßen? Nee, also wie gesagt, Übelkeit, ja, und einmal auch Erbrechen, aber so, dass das dauernd irgendwie so Sodbrennen ist, das habe ich eigentlich nicht, nein. Okay. Leiden Sie an Fieber oder fühlen Sie sich fiebrig? Fieber, also nachts schwitze ich manchmal, das ist mir wohl aufgefallen. Ja. Also müssen Sie Ihre Nachtwäsche wechseln? Ja, manchmal ist es schon so, dass ich dann was Frisches anziehen muss, weil ich so nass geschwitzt bin. Das stimmt, ja. Aber haben Sie kein Fieber? Ich habe richtig verstanden. Hab nicht gemessen. Ja, okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Ja, ich weiß es gar nicht genau. Wie gesagt, ich wiege mich ja nicht so gründlich. Aber was mir aufgefallen ist, dass meine Hosen mir alle irgendwie ein bisschen knapp sind. Das kneift alles, ja. Also die Hosen sind zu eng. Ich glaube, ich bin ein bisschen dicker geworden. Aber haben Sie nicht gemessen oder Nö, nö, nö. Ich merke okay. das nur. Ich merke das nur, dass ich ein bisschen dicker geworden bin, ja. Okay. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Ja, also Durchfall habe ich schon auch hin und wieder mal. Aber ja, das hat man ja mal und dann geht es wieder weg. Aber ja, doch, manchmal habe ich Durchfall. Und wie gesagt, ne, diese Luft im Bauch, dass ich so Blähungen habe. Also, wie sieht Ihren Stuhl aus? Auch so genau gucke ich mir das nicht an. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber ja, okay. Kein Blutung? Oder, ja. Blut ist mir da nicht aufgefallen. Das hätte ich wohl gesehen. Wie sieht Ihren Erbrochen aus? Sie haben das gesagt, ist halt das, was ich vorher gegessen habe, ne? Ja, Essenreste, okay. Haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen? Nö, eigentlich nicht, nein. Entschuldigung. Okay. Leiden Sie an Herzklopfen, Herzrasen, Husten? Also Herzrasen, wo Sie das jetzt so sagen, ja, also ich merke das zum Beispiel, wenn ich also die Treppe hochlaufe und nicht so gut Luft kriege, ne, dann habe ich auch das Gefühl, dass das Herz schneller klopft. Und auch manchmal, wenn mir so ganz übel ist, dann habe ich auch das Gefühl, dass das Herz irgendwie ein bisschen mehr klopft, ja. Herr Schlüter, leiden Sie an chronischer Erkrankungen? Nee, ich bin ja eigentlich gesund, ich bin ja noch nicht so alt, ne? Und ich habe ja, arbeite ja auch immer. Also der Arzt hat mal was gesagt, ne? Deswegen bin ich da auch nicht mehr hingegangen. Der hat mal gesagt, ich soll weniger trinken, die Leberwerte wären nicht so gut. Und dann bin ich da einfach nicht mehr hingegangen. Also, wann war Ihre letzte Leberwerte Kontrolle? Das ist schon ein paar Jahre her. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, als junger Mann hatte ich mal einen Bruch nach dem Unfall im Unterschenkel. Und das ist operativ versorgt worden, ja. Okay. Also ist diese Operation komplikationlos verlaufen? Ja, jetzt kann ich ja wieder laufen, ja. Nehmen Sie bei Bedarf oder regelmäßig Medikamente ein? Schmerzmittel oder? Ja, Aspirin nehme ich mal oder Ibuprofen, wenn ich Schmerzen habe. Aber jetzt mit dem Bauch, da wollte ich eigentlich keine Medikamente nehmen. Okay. Und dann hat mir mein Arzt eigentlich das noch verschrieben. Regelmäßig nehme ich das auch nicht, aber wenn ich dran denke, nehme ich Omeprazol noch. Okay, aber nehmen Sie das nicht regelmäßig? Ja, ich bin da nicht so genau. Nee. Okay. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeit bekannt? Ja, ich vertrage alles. Also, ja, nee, da gibt es keine Allergien. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, was ist so vollständig? Also, zur Corona-Impfung bin ich hingegangen. Ja, sonst weiß ich nicht. Sonst habe ich, glaube ich, alles, was man so braucht, ja. Okay. Also, sind Sie geboostert? Ja, genau. Okay. Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Ja, zum Frauenarzt eher nicht. Ich bin ein Mann. Ach, Entschuldigung. Okay. Leben Ihre Eltern noch? Meine Mutter lebt nicht mehr. Augenblick muss ich tatsächlich eben gucken. Ach nee, umgekehrt. Also Entschuldigung. Also mein Vater lebt nicht mehr. Mhm. Der ist mit Mitte 70 verstorben. Der hatte irgendwie eine Lebererkrankung. Und meine Mutter, der geht's gut, die hat ein bisschen Bluthochdruck und die hat auch Zuckerkrankheit. Aber ansonsten kommt die ganz gut zurecht. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Wie Wie ist Ihre Familienstand? Ich bin geschieden. Geschieden. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, die Kinder, die sind aber, ja, die sind bei meiner Frau, beziehungsweise sind jetzt auch schon so gut wie aus dem Haus. Okay. Aber leben Sie allein, oder? Ich lebe allein, ja. Okay. Okay, Sie arbeiten Straßenbauer. Okay. Wie heißt Ihre Hausarzt? Das ist Dr. Möllers. Okay. Okay. Lassen Sie uns über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Okay, rauchen Sie? Oh ja, ja, ja, klar. Ja, ja. 20 Jahre rauche ich wohl schon. Ich habe nicht so ganz früh angefangen, aber ja, ich rauche ziemlich viel, 30 Zigaretten am Tag. 30 Zigaretten, okay. Haben Sie noch versucht, aufzuhören? Nö, ist zwar ein bisschen teuer, aber ich habe ja sonst nichts, wofür ich arbeite. Mhm. Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie viel Alkohol trinken. Also, was trinken Sie? Ja, was nennen Sie so viel? Also, ein paar Flaschen Bier am Tag und ja, einen Schnaps zum Runterspülen brauche ich dann auch wohl mal, ne? Wobei in den letzten Tagen hat es nicht so gut geschmeckt, aber ja, bei der Arbeit kriegt man halt ordentlich Durst, ne? Hm. Okay. Nehmen Sie Drogen oder haben Sie eingenommen? Nee, nee, also nur Schnaps und Zigaretten, das reicht. Okay. Haben Sie eine gelbliche Farbveränderung an Ihren Haut oder an Ihren Augen bemerkt? Nee, also das habe ich nicht gesehen. Okay. Okay. Aber so genau gucke ich auch nicht in den Spiegel, so erfreulich ist das nicht. Okay. Ja, Herr Schlüter, ja. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Fragen? Ach, Sie haben ja mich so viele Sachen gefragt und ich habe Ihnen so viel erzählt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich Ihnen noch erzählen könnte. Ja, was machen Sie denn jetzt mit mir? Okay. Ja, um eine abschließende Diagnose zu stellen, muss ich Sie zuerst körperlich untersuchen. Und dann Blut abnehmen und dann Bauchultraschall fahren lassen. Mhm. Ja, gegebenenfalls Computertomographie fahren lassen. Oh, was ist denn eine Computertomographie? Das ist eine bildgebende Verfahren mit Hilfe von Röntgen, also Strahlung. Mhm. Sie liegen auf eine Untersuchungsliege und mithilfe von Strahlung können wir Ihren Organe darstellen oder untersuchen. Und ist das gefährlich? Diese Untersuchung schmerzlose Untersuchung brauchen Sie sich keine Sorge. Wenn Sie Angst haben, bekommen Sie eine Beruhigungsmittel. Okay. Mhm. Ja. Okay. Okay, ja. Na gut, dann vielleicht ist es ja gar nicht notwendig, ne? Mhm. Ja, gegebenenfalls, ja, natürlich. Okay, gut. Okay. Okay, ja. Das war's. Alles klar, gut. Hat jemand Fragen zu diesem Patienten? Ich habe keine Frage. Das war sehr komplett und sprachlich wirklich sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ne, also da gibt es überhaupt nichts dran zu bemängeln. Ja, brauchen Sie noch einen Moment oder wollen Sie gleich weitermachen? Ja, ich brauche ein paar Minuten. Ja, ja, alles klar. Okay, gut. Vielen Dank. Ja, ja. Hey. Nächste Dienstag. Okay. Ja, hallo Frau Oberärztin. Ich habe einen neuen Patient aufgenommen. Ich möchte Ihnen den Fall vorstellen. Haben Sie kurze Zeit dafür? Ja, natürlich. Okay, danke schön. Herr Bruno Schlüter ist 47-jähriger Patient. Er ist 1,80 Meter groß und 86 Kilo schwer. Mhm. Er stellte sich bei uns wegen seit 3 Monaten epigastrische Bauchschmerzen. Er berichtet, dass diese Schmerzen zunehmende sei. Mhm. Und die Schmerzintensität liegt auf eine auf die Schmerzintensität liegt bei 5 auf einer Schmerzskala 0 bis 10. Diese Schmerzen drückende und dumpfende Charaktere. Dumpfen Charakter, ja. Dumpfen Charakter, ja. Charakter. Und haben langsam aufgetreten und sie strahlen nirgendwo hinaus. Mhm. Und er klagte über Belastung, Dyspnoe, mhm, und Blähung, also Flatulenz, ja. Und die Frage nach Sodbrennen, Aufstoßen, Sklerus, Ikterus wurden verneint. Mhm. Die Frage nach vorherige ähnliche Beschwerden wurden verneint. Mhm. Und als vegetative Anamnestik. Er habe zugenommen, aber er weiß nicht, wie viel Kilo zugenommen, mhm, habe. Und er klagte über Nausea und Vomitus einmal. Mhm. Essenreste. Er leide an Durchfall, aber nur ein, zweimal, mhm, also manchmal. Und er habe kein Blut im Stuhl bemerkt. Mhm. Wenn er er habe er leide an bei Belastung Tachykardie. Mhm. Und Vorerkrankungen seien unauffällig und er habe Osteosynthes wurde durchgeführt. Mhm. Wo? Unterschenkel. Am Unterschenkel. Unterschenkel, mhm, ja, am Unterschenkel. Und ist es lange her oder jetzt kürzlich? Ich habe das nicht gefragt, aber bei der Untersuchung kann ich wieder fragen. Mhm. Okay. Mhm. Und er nehme bei Bedarf Ibuprofen und Aspirin gegen Schmerzen. Und eine verschriebene Omeprazol nehme er nicht regelmäßig. Mhm. Die Allergien und Unverträglichkeiten seien bei dem Patient nicht bekannt. Und er sei vollständig geimpft. Und seine Mutter leide an arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus. Und seine Vater sei an Lebererkrankung verstorben. Okay. Und er habe kein Geschwister und er sei geschieden und er lebe allein. Hm? Und er sei Straßenbauer. Mhm. Und er rauche seit 20 Jahren 30 Zigaretten pro Tag. Und ja, er trinke ein Flasche Bier und Schnaps am Tag. Ja, und Drogenkonsum wurde verneint. Mhm. Laut der anamnestischen Angaben gehe ich Leberzirrhose aus. Mhm. Und die, als Differentialdiagnostisch kommen Hepatitis und Pankreatitis in Betracht. Okay. Und ich würde den Patient körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen, dann Ultraschall veranlassen. Mhm. Und gegebenenfalls Abdomen-Computertomographie. Ja, worauf achten Sie denn bei den Laborwerten besonders? Also Leberwerte, zum Beispiel ALT, AST, Albumin, Bilirubin. Mhm. Mhm, genau. Mhm. Und ja, Gerinnungsparameter. Also, ah ja, genau. Ja. Mhm. Und, okay. Ja. Gut. Wenn sich das bestätigt, was würden Sie dann vorschlagen? Ja, zuerst für eine Therapie. Zuerst muss er mit dem Alkoholkonsum aufhören. Ja. Ja. Mhm. Und rauchen auch. Mhm. Und gut, und ja, worauf achten Sie, fällt mir gerade ein, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung noch besonders? Wenn Sie an die Gewichtszunahme denken, was er schildert? Ja, Ascitis, ja. Genau. Ascitis, mhm. Ja, genau. Und Das war eigentlich das, worauf ich noch raus wollte. Gut, ja, dann bin ich ja mal gespannt, was bei der Untersuchung tatsächlich rauskommt, was Sie auch für Werte dann rausfinden. Und halten Sie mich bitte über diesen Patienten auf dem Laufenden, ja? Okay. Okay. Einmal habe ich gestutzt, weil Sie gesagt haben, er trinkt eine Flasche Bier. Er hat aber was anderes gesagt. Ah, okay. Er hat gesagt, er trinkt ein paar Flaschen Bier am Tag. Ah, und okay. Da haben Sie nicht nachgefragt. Und also der trinkt 5 bis 6 Flaschen Bier am Tag plus Schnaps. Ja. Mhm. Und damit sind wir der Leberzirrhose schon ein ganzes Stück näher. Ne? Ja, genau. Ja, aber die Diagnose haben Sie ja trotzdem richtig weiter kombiniert. Ja, genau. Ja, hat jemand noch was dazu? Also ich fand die, genau, das wäre auch was, nach dem Ikterus müsste man bei der körperlichen Untersuchung eben auch nochmal drauf gucken, beziehungsweise das sehen Sie natürlich eigentlich, wenn Sie dem Patienten gegenüber sitzen. Ne? Nach dem Motto, machen Sie mal Ihre Augen auf, dann kann man ja eigentlich das schon sehen. Aber ja, klar. Gut. Ja, also ich denke mal, Sie haben eine sehr, sehr gute Präsentation auch gemacht. Sie war vielleicht nicht ganz so elegant wie die Anamnese. Da waren Sie wirklich super. Und jetzt haben Sie ein ganz klein bisschen mal so sprachlich gestockt, aber das war sehr vollständig. Und Sie sind, glaube ich, wirklich, Sie haben alle wichtigen Sachen erwähnt und haben eigentlich alles berichtet, was der Patient Ihnen erzählt hat. Und also sprachlich war das auch wirklich sehr, sehr gut. Wann haben Sie Ihre Prüfung? Also 21. Mai. Ist ja noch lange hin. Aber also das läuft hundertprozentig. Das ist richtig, richtig gut. Ne? Ja. Ich denke mal, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und hat sonst von den Kollegen noch jemand Fragen zu dem Fall? Ich weiß immer nicht, wie gut die Fälle sind. Ich mache mich tatsächlich also auch nicht immer so ganz super schlau, was jetzt die wahren Symptome sind. Ich beschränke mich natürlich auf das, zumal der ja auch einiges gesagt hat, ne? Mit den Blähungen, mit der Dyspnoe, mit dem Herzrasen, mit der Übelkeit. Ne? Der hat ja eigentlich schon relativ viel erzählt, wobei es eben eigentlich nicht so richtig eine klassische Krankenhaus-Notfallsituation ist. Wie ist das in Frankfurt? Gehen Sie, gibt es bei Ihnen auch Praxispatienten oder gibt es auch nur Notfallpatienten? Ja, wissen Sie das? Es gibt nicht so viele Erfahrung in Hessen, deswegen habe ich nicht so darüber gelernt. Aber ich glaube kein Leberzirrhose. Okay, also ich frage halt deshalb. Eigentlich wäre das ja ein Patient, den man erstmal in der Praxis sieht, ja? Und der nicht direkt zum Krankenhaus marschiert, ja, so wie der Patient auch gestrickt ist, ja. Und dann ist eben auch die Frage, das wollte ich eigentlich sowieso nochmal mit Ihnen besprechen, diese Geschichte, Sie sagen, ich habe einen Patienten aufgenommen. Aufnehmen heißt ja eigentlich, dass er stationär bleibt. Würde man solch einen Patienten tatsächlich stationär aufnehmen oder sagt man, wir machen jetzt die Untersuchung? Und dann schicken wir sie mit einer Empfehlung nach Hause. Wie ist das? Ich weiß es nicht. Da müssen die anderen Kollegen vielleicht mal was zu sagen. Oder vielleicht haben sie auch nur selber eine Vorstellung. Würde man den Patienten wirklich aufnehmen? Wir weisen nach Krankenhaus über. Vielleicht. Wir überweisen zum Krankenhaus, okay. Ja, zum Krankenhaus über, ja. Ja, und der muss tatsächlich stationär mit der Leberzirrhose. Wenn er Aszitis hat. Stimmt, ja. Ja, werden wir unbedingt zum Krankenhaus überweisen. Stimmt, ja. Ja, gut, insofern ist die Aufnahme dann ja richtig. Ja, super. Dankeschön.